Ich dachte, ich ruf dich an. Ich hab dich schon so lang nicht mehr gesehen. Hallo, hallo, wie geht's dir? Hey, du fehlst mir so. Ich dachte, ich frag dich einfach mal, warum nicht mal wieder tanzen gehen? Warum nicht, als wär nie was geschehen? Warum nicht uns wie damals in die Augen sehen? Vielleicht verzeihen. Warum nicht? Es könnte so wie früher sein. Du weißt ja, tanzen ist jetzt wieder in. Und ich weiß, du tust es unheimlich gern. Bin leider noch immer kein Super Dancing Star. Ich würde dich nur so gern wiedersehen. Tanzen gehen. Warum nicht, als wär nie was geschehen?